Wow, geil. Wow, wow, wow, nice. Wow. Come with me. Die Pickup Artists. Moment. Du kommst mir stark bekannt vor. Wie heißt du? Nee, ich kann dir helfen. Come with me. Mit Verführungskünstlern auf Jagd. Schöne Sucht. Keine Ahnung. Es ist eigentlich inzwischen wie ein, wirklich wie so ein Videospiel. Von Christoph Spittler. Gar nicht, du guckst so. Du guckst so. Wie sie jede Frau rumkriegen, egal wie sie aussehen. Egal wie sie aussehen. Pick-up, verführen, aufgabeln, aufreißen. Ein Trend, der aus Amerika kommt und sich weltweit zunehmend verbreitet. Die Kunstfertigkeit, Frauen mit Leichtigkeit kennenzulernen und zu verführen. Diejenigen, die die Verführungskunst meisterhaft beherrschen, werden Pick-up Artist, Verführungskünstler genannt, abgekürzt auch Verführung, Führung, Fair, Vernichtung, Vergänglichkeit, Versuchung, Vergehen, Verrücken, Versehen, Verliebt, Fair, Verderben. www.pickupforum.de www.pickuptipps.de www.puatraining.de deindatedoktor.de 69.192 registrierte Mitglieder. 19.366 Mitglieder. Fastseduction.com. Jede Frau? Bewegung in den 90er Jahren entstanden in Internet-News-Groups. All.seduction.fast. Sogenannte Lairs. Lokale Gruppen weltweit. Von Mexiko bis Dubai. Egal wie. Die perfekte Masche oder The Game. Neil Strauss, Bestsellerliste New York Times und Spiegel. Pickup-Gurus wie David DeAngelo, Erik von Markovic, genannt Mystery. Ross Jeffries, Vorbild für Tom Cruise in Magnolia. Respect the cock. And tame the cunt. Glaubst du, es ist schwer, an einem Tag 5 Telefonnummern zu bekommen? Wir zeigen dir, wie es geht. Glaubst du, es ist schwer, in einer Nacht 3 Frauen zu küssen? Wir zeigen dir, wie es geht. Glaubst du, es ist schwer, die heißeste Frau im Club mit nach Hause zu nehmen? Wir zeigen dir, wie es geht. Mach endlich Schluss mit dem frustrierenden Leben ohne Frauen. Glaubst du es? Glaubst du, es ist schwer? Ich frage mich, was du glaubst. Wer lügt mehr, Männer oder Frauen? Mach endlich Schluss mit dem frustrierenden Leben ohne Frauen. Ich frage mich, ob man mich aufreißen kann. Ich frage mich, wen ich attraktiv finde. Ich frage mich, wen ich warum attraktiv finde. Ich frage mich, was Liebe ist. Die heißeste Frau im Club mit nach Hause. Ich frage mich, ob ich aufgerissen sein will. Der große Leitfaden vom ersten Hi bis zum Sex. Das System. Prolog. AA. Approach Anxiety. Approach Anxiety. Die Angst, Frauen anzusprechen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wollt ihr euch noch einen Kaffee schnappen, bevor wir starten? Es ist so, dass ihr Seminare veranstaltet im Tagungsraum der Jugendherberge. Es ist so, dass die meisten von euch kaum 25 sind und vollkommen normal aussehen. Okay, willkommen zum Progressive Seduction Secrets of Dating Workshop, zu unserem Street Game Training. Ja, ich hoffe, ihr seid gut drauf. Seid ihr gut drauf? Ja. Alles klar. Großartig. Secrets of Daytime. Secrets of Daytime ist das praxisbetonte Street Game Spezialtraining, welches am hellen Tage die Frauenwelt unsicher macht. Workshop-Dauer Freitag und Samstag 11 bis 19 Uhr. Theorie-Praxis-Verhältnis 25% zu 75%. Preis 599 Euro. Ermäßigt 499 Euro für Azubis, Wehrdienstleistende und Studenten. Ich bin Sergej Linz. In der Pickup-Community bin ich bekannt als Ra. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin Coach, Pickup-Coach bei Progressive Seduction. Ich bringe Männern bei, wie man Frauen kennenlernt, wie man selbstbewusster wird, wie man die eigene Persönlichkeit auf den gewünschten Zustand treibt und wie man das Leben in richtigen Zügen, in vollen Zügen genießt und wie man frei wird. Wir werden uns heute mit der Theorie beschäftigen, ungefähr bis 15 Uhr. Danach werden wir auf die Straße gehen. Ich frage mich, was eure Sehnsucht ist. Gut, eine kleine Vorstellungsrunde. Fangen wir mit dir an. Wo kommst du her? Was machst du? Was willst du hier? Was konkret willst du verändern? Was soll sich verbessern? Also im Forum heiße ich Dr. Nick. Also ich bin 24 und Student. Also ich habe definitiv keine reichen Eltern. Aber ich habe grundsätzlich die Einstellung, dass man bei Fortbildung nicht sparen darf. Also ich war früher aber auch schon so. Investment. Ich erachte es als Investment. Die Menschen sind daran gewöhnt, Geld auszugeben für Produkte oder Dienstleistungen oder vor allem für Produkte, die an Wert verlieren. Ich meine, wie teuer war dein erstes Handy? Was war das für ein Handy? Was würde es jetzt kosten? Aber Sachen, die wir wirklich für uns lernen, ja, war das, was wir in uns hinein investieren, arbeitet letztendlich für dich. Das heißt, du profitierst schon am nächsten Tag davon. Ich habe damit so angefangen, wie wahrscheinlich 90% aller meiner Kollegen auch. Es ist häufig so, dass man irgendwie mit einer bestimmten Frau so gar nicht klarkam und sich gefragt hat, was ist denn jetzt da passiert? Das war eine Kommilitonin, die es fing extrem gut an und es lief so Richtung Beziehung hinaus. Und dann plötzlich kam eine SMS, wir passen so gar nicht zusammen. Und dann war es ein Hin und Her und ein Hin und Her und die Frau konnte sich nicht entscheiden. Und ich habe mich gefragt, das ist doch irgendwie nicht logisch. Nicht logisch. Warum denkt diese Frau nicht logisch? Ich frage mich, warum du so hilflos klingst. Ich bin jetzt vom Prinzip eher sehr rational. Ich möchte, dass ihr jetzt, bevor ihr mit der Vorstellungsrunde weitermacht, euch eine Notiz macht, eine Zahl. Eine Zahl, die die Anzahl der Frauen repräsentiert, die ihr ansprechen werdet, was ihr glaubt. Was glaubst du, wie viele Frauen du ansprechen wirst in diesem Haus? Sind es Zahlen, die ihr euch erhofft? Es ist immer wieder ein Aha-Erlebnis, wenn man die Zahl, die man am Anfang draufgepinselt hat, auf seinen Zettel, mit der vergleicht, die man dann konkret erreicht hat. In Italien 640. In Deutschland 230, 100 in Frankreich und 90 in Persien, aber in Spanien schon 1003. Das Game. Es gibt Rollen in diesem Spiel. Mythen. Da ist der Mythos vom Überweibchen. Vom Hot Babe. Dem Ziel allen Spiels. HB, Hot Babe. Das typische Ziel, auch Target eines Verführers. Zur besseren Einstufung folgt oft eine Benotung der Frau von 1 bis 10. Wobei HB1 bis HB4 nicht erstrebenswerte Ziele sind und als UG, Ugly Girl, hässliches Mädchen, bezeichnet werden. Ein HB5 stellt ein durchschnittliches Aussehen dar. Es wird gesagt, dass es die absolut perfekte Frau nicht gibt und damit auch kein HB10. Denn Game heißt nicht nur Spiel, sondern auch Wildbret. Erstens nimmt der Franzose das Wort hübsche Frau überhaupt sehr gern in den Mund. Zum eigenen Vergnügen und zu dem aller anderen. Une jolie femme, das ist dortzulande der populärste Scherz, mit dem man sicher ist, sofort den heiter sympathischsten Anklang zu finden. Es ist ungefähr so, wie wenn man in München das Bier erwähnt. Dort braucht man nur dieses Wort auszusprechen, um allgemeine Aufgeräumtheit zu erzielen. Thomas Mann, Felix Krull. Da ist der Mythos vom Oberaffen, vom Alpha-Männchen. Vom Mann, der seinen Samen möglichst weit verstreuen muss. Das sei genetisch determiniert, sagt man. Alles wird langweilig, mein Engel. Das ist ein Naturgesetz. Dagegen bin ich machtlos. Choudalot de la Clos. Gefährliche Liebschaften. Der Alpha ist das Leittier einer Herde. In einer menschlichen Gruppe ist der Alpha derjenige, der die Gruppe kontrolliert. Frauen fühlen sich nur zu Männern hingezogen, die in der Rangordnung über ihnen stehen. Um bei einer Frau Attraction zu erzeugen, muss der PUA entweder zum Alpha der Gruppe werden oder mit dem Alpha befreundet sein. Und da ist schließlich noch die Ballade vom Omega. Einige Minuten lang tanzte Tisserand in ihrer Nähe, wobei er die Arme lebhaft nach vorne warf, um die Begeisterung anzuzeigen, die ihm die Musik einflößte. Zwei- oder dreimal schlug er sogar in die Hände. Aber das Mädchen schien ihn überhaupt nicht zu bemerken. Er nutzte eine kurze musikalische Pause, um sie anzusprechen. Sie drehte sich um, warf ihm einen verächtlichen Blick zu und überquerte die ganze Tanzfläche, um sich von ihm zu entfernen. Das Urteil war unwiderruflich. Michel Welbeck, Ausweitung der Kampfzone. Also sehr schön finde ich zum Beispiel den AFC. AFC, Average Frustrated Chump. Frustrierter Durchschnittstrottel. Durchschnittstrottel. Ein Nice Guy. Ein Typ, der keine Pickup-Skills hat und meistens keinen Close hinbekommt. Er tendiert dazu, um Zuneigung förmlich zu betteln, indem er Sachen tut, damit sie ihn mag und nicht, weil sie ihm Spaß machen. Dieser Typ baut kaum Attraction auf und ist dazu verdammt, in der Friendzone zu landen und ein LJBF zu bekommen. LJBF. Let's just be friends. Naja, eben so ein Typ, der so in der Disco rumsteht und da sein Bier hält und sich nicht sicher ist und dann irgendwann nach 2 Stunden einer ein Getränk ausgibt und dann doch nicht die Nummer kriegt. Und man hätte das mit sehr vielen Sätzen beschreiben müssen. Und für uns ist das jetzt einfach nur ein AFC. Armer Edward. Er weiß gar nicht, was er mit seiner Liebe anstellen soll. Er macht sich jedes Mal fein, wenn sie kommt, begleitet sie dann am Abend nach Hause. Sein Herz klopft bei dem Gedanken daran, dass ihr Arm auf dem seinen ruht. Sie spazieren heimwärts, nach den Sternen guckend. Er schellt an ihre Haustür. Sie entschwindet. Er verzweifelt, aber hofft auf das nächste Mal. Sören Kierkegaard, Tagebuch des Verführers. Na, das muss doch besser gehen. Phase 1. Opening. A1, A. Regeln und Struktur. Erstens, die 3-Sekunden-Regel. Zweitens, verwendet nur und ausschließlich indirekte Opener. Drittens, öffnet immer seitlich über die Schulter im Vorbeigehen. Gebt beim Opening nie so viel Macht ab, dass ihr von Anfang an mit dem ganzen Körper im Set steht. 3-Seconds-Rule. Eine Frau innerhalb von 3 Sekunden ansprechen. Opener. Der Satz, mit dem man das Gespräch eröffnet. Direkt. Ihr sagen, dass man sie gut findet. Indirekt. Sie fragen, wo die Post ist. Set. Ein Hot Babe oder eine Gruppe, in der sich ein oder mehrere Hot Babes befinden. Heißt das so, Pickup Artist? Das nennt man ein Artist? Ey, Halleluja. Wenn man sich im Forum ein bisschen einliest, dann kriegt man schon mit, dass Männer sehr, ich will jetzt nicht sagen einfach denken, aber schon sehr analytisch. Dass es in der Tat möglich ist, geradezu wissenschaftlich diese Strukturen auseinanderzunehmen und diese Erkenntnisse für das eigene Leben positiv zu verwenden. Ich frage mich, warum ihr nicht über Modelleisenbahnen oder Computerprogramme sprecht. Ich bin Fräulein Lina, ich bin Studentin aus Rostock, bin 24 Jahre alt und eine Pickup-Cat. Pickup-Cat. Eine Frau, die Pickup praktiziert. Ich bin da irgendwie so reingerutscht, fand das ganz interessant mit dem Pickup und dann habe ich irgendwie hängen geblieben. Und dann, ja, habe ich über Pickup echt ein paar ganz nette Jungs kennengelernt und meistens geht mir eigentlich darum, den Jungs zu helfen, ja. Ich bin definitiv keine Aufreißerkönigin. Das ist auch nicht mein Ziel. Ich kann euch gerne ein paar Opener diktieren, wenn ihr wollt. Aber nicht Wort für Wort, sorry. Schreiben Sie euch stichwortartig auf. Also das Beste und Einfachste ist einfach nur, hi, du bist sehr sympathisch, wie heißt du? Du bist sehr sympathisch, wie heißt du? Lass uns doch da vorne zum Starbucks gehen und einen Kaffee trinken. Ich habe richtig Bock auf einen Cappuccino. Oh, weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Was? Wie du wohl aussiehst, wenn du lächelst. Hey Mädels, ich brauche eine weibliche Meinung. Wir haben gerade darüber geredet. Also, was meint ihr? Wer lügt mehr? Frauen oder Männer? Bla bla bla. Und wer lügt besser? Bla bla. Naja, so wie ich das sehe, sagen Männer kleine Lügen wie dein Arsch sieht nicht fett aus in dieser Hose. Aber Frauen, die sagen die fetten Lügen wie ich bin gekommen oder das ist dein Kind. Ich frage mich, ob Pickup sich an eine Zielgruppe richtet, zu der ich einfach nicht gehöre. Teilweise gibt es im Forum sogar Threads, wo richtig Gesprächsverläufe drinstehen. Das sind dann die sogenannten Routinen. Und wenn man dann als Frau mitkriegt, der wendet eine Routine bei mir an, das kriegt man mit, ohne sie zu kennen. Das kriegt man, weil es so aufgesagt und einstudiert rüberkommt. Und dann laufen sie auf, ist ja klar, was will ich denn mit so einem Schauspieler? Und dann heißt es, ich habe ja alles gemacht. Wieso ist die Perle jetzt nicht mit mir in der Kiste gelandet? Canned Material. Konservenmaterial. In den Foren veröffentlichte Textbausteine, die man im Feld einsetzen kann. Der berühmte Wer lügt mehr Opener ist zum Beispiel Canned Material. Wenn dann der vierte Typ kommt und fragt, hallo, wer lügt mehr, dann ist man nicht mehr freundlich. Nee, das ist krass. Das ist krank. Das ist ohne Selbstwertgefühl. Ich frage mich, ob ich von nassforschen 18-Jährigen mit auswendig gelernten Phrasen angesprochen werden will. 2 Wochen nicht mehr Sergeant gewesen. Echt krass. Echt krass. Sergeant. Weggehen, um Frauen aufzureißen unter Einsatz von Pick-up- und Verführungstechniken. Da ich ja zurzeit irgendwie so ein halbes Studium nur habe, gehe ich schon streeten, also schon so 3-mal die Woche, ja, Daygame. Und ja, im Club auch so 2-3-mal die Woche. Der Begriff Sergeant stammt vom Pick-up-Guru Ross Jeffries, dessen Katze Sergi hieß. Street. Das Street Game ist das Game, das auf offener Straße stattfindet. Das ist einmal eins des Streetens? Keine Ahnung. Aufwärmen finde ich eigentlich ganz wichtig. Nee, ich mache ja normal so Stimmübungen, weil ich mag das so. Das bringt einen auch ins Hier und Jetzt, so Atemübungen, Stimmübungen, das ist ganz nice. Nachdem ihr über die Schulter, seitlich im Vorbeigehen, euren Opener gebracht habt, bleibt stehen. Seitlich zum Set. Lächelt und wartet. Sie wird irgendetwas antworten. Danach antwortet ebenfalls. Geht kurz einen Schritt weg vom Set, um dann wieder zurückzukommen und die Follow-up-Routine auf den Opener zu bringen. Dies signalisiert weiterhin Unneediness und zugleich einen körperlichen FTC. Sie, sofort loslegen, ich wollte zwar erst pinkeln, aber... FTC, False Time Constraint. Vortäuschen, in Eile zu sein. Erstens, um sich wichtig zu machen, zweitens, um Druck vom Target zu nehmen. Ganz kurze Frage. Auf wen oder was wartest du hier? Ich muss gleich weiter. Ich wollte das nur wissen kurz. Unneediness. Es nicht nötig haben. Heute sah ich sie zum ersten Mal bei Frau Jansen. Ich wurde vorgestellt. Sie blieb nur einen Augenblick da. Und mit kaltem, fast geringschätzigem Phlegma warf ich ihr ein paar Worte hin, die mit unverdienter Höflichkeit beantwortet wurden. Sören Kierkegaard. Cordelia. Es ist doch wirklich ein vortrefflicher Name. Ich frage mich, ob zu allen Zeiten, zu allen Orten dieselben Gesetze der Verführung galten. So wisse auch du, auf dem Weg ein Liebchen zu suchen, Bescheid. Den richtigen Ort, die günstigste Stunde zu treffen. Lenke den Schlendergang nur zum Park des Pompeius, wenn zu heißester Zeit den Löwen die Sonne erreicht. Oder gehe auf und ab in den Arkaden der Livia. Stelle dich dort, als sähst du gleich einem Fremden die Fresken. Selbst das Forum, wer glaubt es, ist der Liebe recht günstig. Den ersten Verführungskünstler, den gab es schon damals, vor Jahrtausenden, in Zeiten Roms. Und zwar war das ein Dichter namens Ovid. Und der hat damals aufgezeigt, wie man im Forum Frauen um den Finger wickeln konnte. Und aufgrund dessen, dass Ovid das Ganze auch noch schriftlich festgehalten hat, und zwar hat er 2 Werke geschrieben, das Amatoria und das Ars Amatoria, hat Kaiser Augustus ihn aus Rom verbannt. Ich denke an Don Juan und Casanova. Ich hatte Bedürfnis nach einer Frau. Nicht um meine Gelüste zu befriedigen, sondern um zu lieben. Und im Gegenstand meiner Zuneigung viele Vorzüge hinsichtlich der Schönheit wie auch der inneren Qualitäten zu entdecken. Und meine aufkeimende Liebe gewann an Kraft, wenn ich voraussah, dass die Eroberung mich Mühe kosten werde. Ich denke, Giacomo, du hast geträumt. Du hast geträumt, sie alle lieben zu können. Dafür haben sie dich kreuz und quer durch Europa getrieben. Oder wer war es, der dich trieb? Die Möglichkeit eines Misserfolgs zog ich gar nicht in Betracht. Ich wusste, dass keine Frau der Welt einem beharrlichen Werben und all den Aufmerksamkeiten eines Mannes widerstreben kann, der sie verliebt machen will. Ich denke an Hugh Hefner, Gunter Sachs und Rolf Eden. Ich denke an Westentaschen-Casanovas und frage mich, warum es eigentlich erstrebenswert sein soll, ein Playboy zu sein. Ich frage mich, ob Casanova selbst nicht eigentlich eine Witzfigur war. Allmählich fange ich an, ihr mit meinem Angriff näher zu rücken, zu mehr direkten Angriffen überzugehen. Soll ich diese Veränderung auf meiner militärischen Karte über die Familie bezeichnen, so möchte ich sagen, ich habe meinen Stuhl so gedreht, dass ich ihr jetzt die Seite zukehre. Ich lasse mich mehr mit ihr ein, rede sie an, entlocke ihr Antworten. Ich frage mich, was Kierkegaard mit seinem Verführertagebuch erzählen wollte. Das strategische Prinzip, das Gesetz für alle Bewegungen in diesem Feldzug wird also sein, sie immer in einer interessanten Situation zu berühren. Das Interessante ist demnach das Gebiet, auf dem der Kampf geführt werden muss. Die Potenz des Interessanten muss ausgeschöpft werden. Ich habe das Gefühl, dass im Bemühen des Verführers um das Interessante so etwas wie Verzweiflung liegt. Phase 2. Attraction. A2. Beim Opening hast du deinen sozialen Wert bereits immens gesteigert, vor allem durch die Unneediness, die du ihr entgegenbringst. Das verfolgst du in der Attraction-Phase weiter. A. DHV plus Storytelling. DHV. Display High Value. Seinen eigenen sozialen Wert demonstrieren. DHV-Stories sind das absolute Core-Element, inklusive Delivery in der Mystery Method. Eine sehr nützliche und effiziente Methode, um solide Attraction aufzubauen. Man hat oft auch so 2-3 grobe Stichpunkte, welche Themen man noch anbringen könnte, falls einem gerade nichts mehr einfällt. Also ich notiere mir auch manchmal extra so Erlebnisse, die ich gerade hatte von einer Reise oder irgendwas, was sich spannend erzählen lässt, einfach nur falls sich der Gesprächsfluss nicht optimal entwickelt. Pickupforum.de, Field Reports, Erfahrungsberichte. Also, ab in den Club. Sehe HB7 an der Bar stehen und bin dann gleich mal innerhalb der 3 Sekunden direkt neben sie. Nachdem ich meinen Zeigefinger noch kurz in den Aschenbecher gesteckt habe, kommt gleich herum. Ich drehe meinen Kopf in ihre Richtung und lächle. Sie bemerkt mich gleich und lächelt zurück. Ich? Hey, du hast da was an der Backe. Sie? An der Backe. Wo denn? Wo denn? Ich wische ihr mit meinem Finger, den ich vorher in den Aschenbecher gesteckt, an die Stelle, wo sie angeblich was hat. Jetzt hat sie natürlich wirklich einen schwarzen Fleck an der Wange. Sie wischt sich mit dem Finger die Asche ab und schaut prüfend ihren Finger an, der jetzt ebenfalls etwas schmutzig ist. Und grinst etwas verlegen. Sie gibt mir ein erstes IOI, indem sie sich zu mir dreht. Ich? Aber muss dir nicht peinlich sein. Sollte der Neck sein. Sie? Ja, danke. Ja, danke. Ich? Hey, das kostet aber einen Shot. Du wärst jetzt bestimmt den ganzen Abend so rumgelaufen. Compliance-Test. Sie zahlt mir echt einen Shot. Compliance-Test bestanden. 2. IOI. Ich drehe mich komplett zu ihr hin und lege ihr den Arm auf die Schulter. 1. Kino. Ich bin Monika. Ich bin Ulf, schön dich kennenzulernen. Du hast sehr schöne Augen. Du hast sehr schöne Augen, weißt du das? Danke. War vielleicht etwas viel Interesse zeigen, oder? Du hast schöne Augen. Naja, und dann hat sie mich aber zu sich nach Hause eingeladen. Der lokale Pickup-Club in deiner Stadt, das sogenannte Lair, L-A-I-R, das Lager, der Fuchsbau, die geheime Höhle. Der Treffpunkt der geheimen Guerilla unterdrückter echter Alphas. Ich stelle mir vor, dass der Fuchsbau ein kleines Computerbüro ist. Ein winziger Raum, vollgestopft mit technischen Spielzeugen, Pizzakartons, leeren Bierflaschen und überquellenden Aschenbechern. Eine Höhle der Männerklischees. Ich bin 22 Jahre alt, mache eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann. Ich denke, ich kann mein Tun und Machen als Kunst bezeichnen. In Bezug auf Frauen. Ich wundere mich, dass der Pickup-Chef meiner Stadt ein arroganter Szeneboy ist. Mit ausrasierten Nacken, Seitenscheitel und Stretch-Jeans. Es gibt ja auch viele Leute, die erzählen von irgendwelchen Sachen, die überhaupt nicht authentisch zu ihrer Person wirken. Die sich dadurch versuchen, innerhalb dieser Gruppe Aufmerksamkeit oder Anerkennung zu erarbeiten. Mit erfundenen Geschichten, die sie vielleicht im Forum gelesen haben. Oder vielleicht als Hintergrund dadurch, dass sie dann attraktivere Wingmans haben wollen, die es dann einfacher für sie machen, mit Frauen in Kontakt zu treten. Wingman. Eigentlich der unterstützende Flügelmann im Luftkampf. Im übertragenen Sinn ein Freund, mit dem man zusammen Frauen aufreißt. Was für subtile Rangordnungskämpfe das sind, hinter der Fassade männlicher Solidarität. Manchmal treffen sich nur Leute dort mit gleichen Interessen und tauschen sich darüber aus. Manchmal gibt es einen Vortrag, manchmal geht man da noch gemeinsam weg. Und versucht jetzt so eine Gruppe Frauen anzusprechen. Das ist sehr unterschiedlich. Oder man macht gemeinsam Übungen. Wir hatten damals auch Rollenspiele gehabt, so jemand spielt eine Frau. Und andere sprechen dann diese Frau an. Und die Gruppe bewertet das dann. Ich frage mich hauptsächlich und vor allem, ob es möglich ist, Attraktivität zu lernen. Ich würde fast sagen, ja. Also ich glaube, es ist, man kann sehr viel an sich arbeiten. Ich erinnere mich an den Begriff Entzauberung. Ich war überrascht, dass das so gut funktioniert. Einfach nur so kleine Flirtsprüche wie, ja, du bist ja wie meine Mutter. Und das hat sie wirklich gebracht, noch mehr Zeit ins Gespräch zu investieren. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Das nennt man in der Szene Neck. Neck. Deutsch necken, reizen. Eine Beleidigung, die man einer Frau an den Kopf wirft, um ihre Gleichgültigkeit dir gegenüber zu stoppen. Damit wird ihr gezeigt, dass dir ihre Schönheit oder andere wirkungsvolle Charakterzüge scheinbar gleichgültig sind. Nie mehr als 2 Necks bei einem durchschnittlichen HB 7 bis 9, maximal 3 bei einem SHB 10 anwenden. Also einfach dieses Objektspielchen, das er der tolle Hengst ist und ein Objekt findet, was ihn zum Opfer wird. So, klar, es ist frauenfeindlich, aber es ist, der macht sich selbst kaputt, total. Ich frage mich, ob es hier nicht auch um Rache geht. Ich frage mich, ob es nicht einfach ein Zeichen von Hilflosigkeit ist, wenn man Frauen zu Objekten macht. Die ihrer Macht in einer langwierigen Beschwörung enteignete Cordelia erinnert an die zahllosen Riten zur Austreibung der weiblichen Macht, die überall in den Praktiken der primitiven Völker zu finden sind. Die weibliche Fruchtbarkeitsmacht beschwören, sie umkreisen, sie begrenzen, sie eventuell simulieren und sich aneignen. Das ist es, was mit dem Männerkindbett, der künstlichen Invagination, den Hautabschürfungen und den Narben bezweckt wird. Mit diesen unzähligen symbolischen Wunden bis hin zur Initiation und der Errichtung einer neuen Macht, nämlich dem politischen, das das unvergleichliche Privileg des Weiblichen in der Natur auslöscht. Jean Baudrillard. Großartig. Mach die Augen zu und nimm dann tiefe Atemzüge, die nach dem Bauch geht. Sehr gut. Großartig. Und jetzt möchte ich, dass ihr so viel Luft in die Lungen reinnehmt wie nur möglich und den Atem einhaltet. Und während ihr den Atem anhaltet, möchte ich, dass ihr an den Satz denkt, ich bin der Einzige, der jetzt das Recht hat, den ersten Schritt zu machen. Ich bin der Einzige, der jetzt das Recht hat. Und wenn ihr gleich ausatmet, möchte ich, dass ihr gleichzeitig die Augen aufmacht, von Ohr zu Ohr grinst und dann das Wort geil denkt. Okay? Hi, weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Nein. Hä? Oh Gott. Oh. One of that kind. Eine von denen. Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Nein. Ach ja. Tisserand blieb in der Mitte der Tanzfläche zurück und sah halsstarrig drein. Er sabberte ein bisschen. Das Mädchen zeigte auf ihn, während sie mit ihren Freundinnen sprach. Hustend vor Lachen schauten sie zu ihm herüber. Das ist Schuppenflechte, was ich habe, und ist eine genetische Krankheit. Das heißt, wird von Generation zu Generation übertragen. Und die Schuppenflechte ist erst im Alter von 21 aufgetreten. Davor hatte ich sie nicht. Phase 3. Trust and Comfort. C1 bis C3. Das Aufbauen einer tiefen emotionalen Verbindung sowie das Schaffen von Vertrauen, Geborgenheit und Behaglichkeit. Für mich ist das keine Bremse. Ich sage, ich bin Brillenträger, ich habe einen Waschbärbauch, ich habe Schuppenflechte. Ich sage mal, eine Frau, die was am Kopf hat, die ist nicht oberflächlich. Nein, vom lieben Gott bevorzugt behandelt worden bist du wahrscheinlich nicht. Eine Frau, die nur auf das Äußere abzielt. Sagen wir im Pickup, ist eigentlich eine Trophäensammlerin, die im Endeffekt versucht, ihr eigenes Image, was sie selber nicht hat, damit aufzubauen. Ich frage mich, welchen Kampf du kämpfst. Du kannst meinen Nickname benutzen, Tenderway. Das hängt mit meiner Kampfkunsterfahrung zusammen. durch diese Philosophie im Hintergrund, ich dann irgendwann gesagt, nein, auf Härte und Zerstörung will ich gar nicht hinaus. Ich will einfach einen Weg haben, wo ich auch mit sanften Mitteln arbeiten kann. D. Vulnerability. Verletzlichkeit. Hier kannst du ihr zeigen, dass du nicht der stahlharte Alpha bist, sondern auch nur ein Mensch mit Gefühlen, Schwächen und Zweifeln. Hierunter lassen sich im Allgemeinen alle Momente deines Lebens zusammenfassen, bei denen du tiefe Emotionen gefühlt hast und die zugleich sie emotionale Momente fühlen lassen. Klar, ich habe damals viele Ängste gehabt und heute habe ich auch noch Ängste. Keyboard Jockey. Ein Kerl, der all seine Zeit damit verbringt, im Forum über Pickup zu schreiben, aber selbst so gut wie nie ins Feld geht. Also bei mir ist es jedenfalls so, dass mir Thematiken fehlen, wie ich am besten, worüber ich am besten reden kann. Weil im Endeffekt ist es auch so, als wenn ich in dem Augenblick in einen Raum reingehe, wo kein Licht ist. Kein Licht. Ja, ich habe damals, wie man heute wahrscheinlich auch mitbekommt, einen Sprachfehler. Ich war auch auf einer Sonderschule und habe auch halt dadurch, dass ich so einen Abschluss hatte, auch keine wirkliche Ausbildung gekriegt. Heartmelter Stories. Geschichten, die das Mädchen schmelzen lassen. Ich habe damals als kleiner Zwerg nicht wirklich auf den Entwicklungsstandard, wie es damals alles sein sollte. Und bis meinem dritten Lebensjahr habe ich schon 4 Operationen gehabt, weil ich Probleme mit den Ohren hatte. Und die Umgebung hat halt dementsprechend auch reagiert und meinte, ja, der ist sowieso dumm und der wird nichts aus seinem Leben machen. Das heißt, das war schon richtig demütigend. Tränen auch haben ihr Gutes. Man rührt mit Tränen ein Stahlherz. Lass, womöglich, sie sehen Wangen von Tränen benetzt. Wenn es an Tränen gebricht, rechtzeitig ja kommen nicht immer Tränen, mit feuchter Hand fahre dir übers Gesicht. Das ist doch needy und nicht Alpha, Herr Ovid. Ich habe meinen Vertrauten beauftragt, mir in der Umgegend irgendwelchen Unglücklichen ausfindig zu machen, der Hilfe benötigt. Gefährliche Liebschaften. Der Auftrag war nicht schwer zu erledigen. Gestern Nachmittag erstattete er mir Bericht, dass heute im Lauf des Morgens die Möbel einer ganzen Familie, die Steuer nicht zahlen konnte, gepfändet werden sollten. Ich vergewisserte mich, dass in dem Haus kein Mädchen oder keine Frau sei, deren Alter oder Gesicht meine Handlung in ein schlechtes Licht setzen könnten. Rapport. Rapport ist ein Vertrauensverhältnis, was künstlich aufgebaut werden kann. Über gewisse Sachen wie, dass ich anfange, über mich selber zu erzählen, dass ich mir gewisse Technik aus dem NLP zunutze mache. Leading, Pacing, Leading, Rapport, Timeline Working. Das heißt, ich baue künstlich ein gewisses Vertrauensverhältnis auf. Ich lasse den Steuereinnehmer kommen und meinem hochherzigen Mitgefühl nachgeben, zahle ich edelmütig die 56 Franc. Wegen deren 5 Personen auf Stroh und zur Verzweiflung gebracht wurden. Sie können sich nicht vorstellen, was nach dieser so einfachen Handlung für ein Chor von Segenswünschen von Seiten der Umstehenden mich umlärmt. Anziehung plus Vertrauen bewirkt automatisch, dass die Frau mit einem schläft. Automatisch? Ich hatte nur noch Zeit, rasch Toilette zu machen und begab mich in den Salon, wo meine Schöne stickte. Indes der Ortspfarrer meiner alten Tante die Zeitung vorlas. Ich ging und setzte mich neben den Stickrahmen. Blicke, sanfter noch als gewöhnlich und fast kosend, gaben mir bald die Ahnung ein, dass der Bediente über seine Sendung schon Bericht erstattet habe. Ich frage mich, ob es alphahaft ist, dass Valmont sich an Madame de Tourvel so anbiedert. Und mir fällt ein, dass er als anerkannter Wüstling, wo schon Alpha genug war. Ich möchte einen Mann, der weiß, wer er ist. Und ich möchte keinen, der mir so hinterher sabbert. Es soll aber nicht dieser PU-Alpha sein. Ich glaube, ich will überhaupt keinen Pickupler. Ich frage mich, ob der Rekurs auf den quasi biologisch zwangsläufigen Alpha nicht ein chauvinistisches Konstrukt ist. Emanzipiert ist ja heute so negativ besetzt, aber ich würde mich schon als emanzipierte Frau bezeichnen. Also ich brauche nicht den Beschützer. Ich komme unglaublich gut alleine klar. Und ich brauche jetzt niemanden, der zu mir kommt, um mir ein Loch in die Wand zu bohren oder sowas. Ich frage mich, warum ich nicht die Beta, ja die Gamma-Männchen begehren darf. Jetzt bin ich der Meinung, dass ich halt immer noch Pickup mache. Pickup ist ja manchmal, denke ich, auch etwas frauenverachtend. Weil das so kalt ist. Kalt. Frauen werden als Spielzeug angesehen. Und wenn es Frauen gibt, die da mitspielen wollen, warum nicht? Bloß für die interessiere ich mich nicht. Ja, natürlich ist es frauenfeindlich, aber es ist auch peinlich, vor allen Dingen peinlich. Es ist sich selbstfeindlich, extrem. Wer mir sowas offenbaren würde, der tät mir so leid. Mystery saß in der Küche und starrte vor sich hin. Ununterbrochen murmelte er zusammenhangloses Zeug über Evolutionstheorie, Mimetik und Aufreißertechniken vor sich hin. Und immer wieder hörte ich, wie sinnlos und zum Kotzen alles war. Sie führten ihn zum Wagen. Ihr Ziel war die psychiatrische Abteilung des Humber General Hospital. Erik von Markowitsch. Künstlername Mystery. Kanadischer Zauberkünstler und Star der Doku-Soap The Pickup Artist. Einer der Götter am Pickup-Himmel. Als Mysteries Mutter die Wagentür für ihren Sohn öffnete, stiegen vier Girls aus einem Minivan, der ihn gegenüber geparkt hatte. Einen Sekundenbruchteil lang flackerte ein Fünkchen Leben in seinem Blick auf. Ich sah ihn an, während ich darauf hoffte, die magischen vier Worte von ihm zu hören. Dein Set oder meiner? Denn dann wäre alles wieder in Ordnung gewesen. Du hast schöne Augen. Hier bin ich dann erstmal etwas aus dem Konzept gekommen und wusste im ersten Moment nicht mehr, was ich sagen soll. War eine etwas peinliche Situation. Dann ist mir eingefallen, dass ich noch gar keine DHV-Story erzählt habe. Ich erzähle, dass ich als Tauchguide gearbeitet habe und vor kurzem mit einem russischen Model beim Schnuppertauchen war. Sie ist sichtlich beeindruckt und fragt ziemlich bescheuerte Fragen, das Tauchen betreffend. Ich dachte mir, dass es Zeit wird, langsam auf C1 zu wechseln. Ich? Komm, lass uns kurz rausgehen. Mir ist es furchtbar heiß hier drin. Wir setzen uns auf eine Bank. Ich? Wow, das ist eine tolle Nacht heute. Irgendwie besonders. Findest du nicht? Ja. Ich? Ich liebe es, einfach da zu sitzen und die Sterne zu beobachten. Sie? Mhm. Jetzt wurde sie irgendwann einsilbig, schaut mich aber die ganze Zeit an. Vermutung? Sie wartet auf einen KC. Ich? Schließ die Augen. Die Sterne. Ich frage mich, ob du nicht ein Gegenüber brauchst, das ebenso bereit ist wie du selbst, an diesem Schauspiel teilzunehmen. Ja, ich habe eine Freundin, die ist damit einverstanden, dass es eine offene Beziehung ist. Wir haben uns ausgemacht, dass wir darüber nicht reden und dass keine Leute aus dem Freundeskreis sind und immer geschützter Verkehr ist. Für mich ist es nur wichtig, dass ich diese Option habe. Also ich gehe jetzt nicht raus und jedes Wochenende und versuche neue Frauen kennenzulernen. Ich habe dich ja nur angesprochen, weil ich dich so süß finde. Ja, wir können ja mal was machen. Von dir. Aber tut mir leid, ich will schon mal festen Händen. Aber es war lieb von dir, ne? Oh, geboyfriendet. Man wird doch den ganzen Tag manipuliert von irgendwelchen Sachen. Also ich denke, Manipulation ist ja ganz natürlich. Bloß inwieweit Moral die vertretbar ist, das sollte man sich fragen. Ich frage mich, und ich frage mich ernsthaft, ob ihr mich wirklich manipulieren könnt. Das Ziel ist ja nicht, den Leuten irgendwas Böses zu wollen, sondern man beschleunigt ja eigentlich nur einen Prozess. Jeder Versicherungsvertreter manipuliert mehr. Ich kann es einsetzen, um meinen eigenen Willen zu befriedigen und den anderen mit nichts dazustehen zu lassen, was ja eigentlich nicht das Ziel des Pickups ist. Das heißt ja, man soll die Frau besser hinterlassen, als sie vorher war. Ich stelle mir vor, dass ich im Shoppingcenter auf einer Bank sitze. Ich stelle mir vor, einer von ihnen käme ganz vorbei. Kurze Frage. Auf wen oder was wartest du hier? Und du machst Notizen zu den Leuten. Ich frage mich, ob dich das etwas angeht. Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Wie du wohl aussiehst, wenn du lächelst. Ah, das ist in Ordnung. Warte, darf ich nochmal? Kannst du mich dabei ansehen? Ja, und jetzt noch lächeln. Die Bäckchen hoch. Du verkneifst dir das so, ist ja. Das muss raus, weißt du. Ich habe gehört, wenn man sich lachen verkneift, kann man krank werden. Du würdest versuchen, mich zum Lächeln zu bewegen. Jetzt weißt du schon meinen Namen. Das ist nicht ganz fair. Du würdest versuchen, mich dazu zu bringen? Wie ist dein Name? Dir meinen Namen zu sagen. Ich frag gerne Leute, in welche Schublade sie mich stecken würden, vom Stil her. Oder sag, ich habe einen ganz eigenen Stil. Und den hast du so noch nie gesehen. Aber er ist trotzdem cool. Du sagst genauso. Ich frage mich, warum hätte ich beinahe gesagt, was du hören willst? Das war jetzt zu viel. Ja, das war Babahnung. Oh Mann, ich kann jetzt aber nicht hier so Ecke an Ecke sitzen. Wie wär's, wenn wir hochgehen? Da kann man auch super Leute beobachten, bei Starbucks. Du brauchst dich aber auch nicht dafür rechtfertigen, dass du jetzt mitkommst, weißt du? Du gehst dahin, weil du Bock drauf hast. Es ist mir klar, dass du jetzt triumphieren musst. Das ist scheißegal. Es ist interessant, dass wir gemeinsame Interessen haben. Aber es kommt mir gar nicht so vor. Ich fühle mich nicht verbunden zu dir. Wo ist die Verbindung? Ich habe verstanden, dass du mir jetzt einen Dämpfer geben willst. Ja, lass uns doch einfach ein andermal treffen. Hast du eine Telefonnummer oder eine Facebook-Nummer? Ich frage mich kurz, ob ich dir meine Nummer geben soll. Ich frage mich, warum. Und ich denke mir, dass du ein hübscher und charmanter Kerl bist. Dass du es wahrscheinlich schon immer warst. Und dass alle Pushs und Pulls und FTCs nichts daran ändern. Dann frage ich mich, warum ich das Gefühl hatte, dass du gar kein Interesse an mir hattest. Dass du vielmehr eine Liste von Punkten abgearbeitet hast. Ich würde es entziffern sofort. Ich würde mich nicht wahrscheinlich nicht in so jemanden verlieben. Ja. Bei der gleitenden Umbenennung richtet ihr euren Fokus in einem sehr schnellen Rhythmus immer wieder auf einen neuen Gegenstand und identifiziert euch mit ihm. Ihr werdet gleich auf die Straße gehen. Ungefähr 15 Minuten werdet ihr in diesem Zustand verbringen. Ihr geht. Wichtig ist das Gehen und wichtig ist das Sprechen. Es sieht ungefähr so aus. Ich bin der Teppich. Ich bin der Dachboden. Ich bin die Lampe. Ich bin diese Lampe. Ich bin das Fenster. Ich bin der Fikus. Ich bin Jan. Ich bin das Fenster. Ich bin das Glas. Ich bin der Baum. Ich bin eine Altkleiderbox. Ich bin ein Gulli. Ich bin Moos. Ich bin ein Baum. Ich bin eine Dachterrasse. Ich bin eine Satellitenschüssel. Wenn du vor dem Training, vor dem Rausgehen oder vor dem Sargen diese Übung durchführst, wird es dir viel leichter fallen, mit Frauen Kontakt zu finden. Du denkst nicht mehr darüber nach. Du bekommst diese Gedankengänge nicht mehr. Soll ich sie ansprechen oder soll ich sie nicht ansprechen? Einfach nur hin und her. Ich bin eine kleine Deutschlandflagge, die vom Balkon weht. Phase 4. Eskalation. Hi, ich bin David D'Angelo und ich sage dir in diesem Video, wie du herausfindest, ob eine Frau bereit ist, geküsst zu werden. Kino. Kinästhetische Eskalation. Die Berührung zwischen Mann und Frau. Also man fängt an mit den Händen. Da, wo die Berührung noch ganz natürlich ist, geht dann immer weiter vor in erogene und intimere Bereiche des Körpers. Und wenn dann mal kurze Pause ist, dann darf man auch nicht wieder am Anfang anfangen, sondern muss auf dem gleichen Level weitermachen. Und es gibt dann halt auch so Tests. Man berührt kurz die Hand und guckt, ob sie die Hand wegzieht oder da lässt. Naja, und dann übt man das ein paar Mal und dann macht man das auf einmal ganz unterbewusst. Also denkt wirklich, man hätte es noch nie anders gemacht. Ich frage mich, bist du das? Was davon bist du? Ja, wirklich sehr komisch. Also irgendeine Strategie, die einem fremd ist, zu übernehmen, ist ja etwas Unpersönliches persönlich zu machen. Also man baut diese Strategie immer mehr und mehr auf seine Persönlichkeit an, bis es dann authentisch wirkt. Ja, und bei manchen natürlich nicht. Ja. Ich frage mich, ob ihr alle Gehirn gewaschen seid. Ich habe das Gefühl, dass auch ich nur noch DHV, FTC, Neckhills, LDS und ESP sehe. Ich habe schon festgestellt, dass mir ein bisschen Natürlichkeit, was das angeht, abhandengekommen ist. Und das will ich eigentlich nicht weiterentwickeln. Da muss man einfach rausgehen und Spaß haben und auch mal den Kopf zu Hause lassen und nicht sagen, ich mache jetzt die Snoopy-Routine und jetzt muss ich von einer Location zur nächsten bouncen und dann müssen wir noch einmal hier einen Hoop für sie einbauen, aber ich darf mich nicht qualifizieren. Das macht doch keinen Spaß. Ich erinnere mich an den Begriff Entfremdung. Letztendlich arbeitet man ja nicht in seinem Alltag ständig nur mit Wissen, sondern auch viel mit Unbewusstheiten und mit Gefühl. Und ich glaube, die Leute, die sich ihr Hirn füllen, und bei allen, die werden immer nervöser oder das wird immer schwieriger. Hartnäckigkeit. Nein heißt noch nicht. Oft sind Frauen noch nicht bereit zur Eskalation, wenn du sie initiierst, indem du sie zum Beispiel küsst. Versuche es also in 5 Minuten nochmal. Und wenn es sein muss, nochmal. Solange sie nicht weggeht und weiter mit dir kommuniziert, bedeutet das lediglich, dass sie nur etwas mehr Zeit braucht, um sich an die Nähe zu dir zu gewöhnen. Die Szene an sich ist erstmal lächerlich. Wenn ich mit jemandem spreche und er nicht checkt, wann ich geküsst werden will und wann er mich küssen kann, wenn es überhaupt darum geht, dann ist schlecht gelaufen. Die nehmen dann das Wort für Wort, was da steht. Beispielsweise, meine Frau ist heute traurig, sie sagt mir aber nicht warum, das ist jetzt Drama. Drama. Weibliches Verhalten, das darauf angelegt ist, durch Zurückweisung und emotionale Launen Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und deswegen muss ich sie jetzt auch gegen ihren Willen ausziehen und verführen und mit ihr Sex haben. Was ziemlich schnell bei einer Strafanzeige enden kann im falschen Augenblick, ne? Wenn eine Frau Nein sagt, dann heißt es auch Nein. N-E-I-N. Heißt, noch eine Information nötig. Ich erinnere mich an den Begriff Vergewaltigung. Ihr positioniert euch auf einer Erhebung, auf einer Bank, auf einer Treppe und haltet eine Rede. Ohne Spickzettel. 2 bis 3 Minuten. Nicht alle auf einmal, nicht alle hintereinander am selben Ort, sondern zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten. Diese Aufgabe setzt erfahrungsgemäß sehr viel Energie frei. Der Sex, sagte ich mir, stellt in unserer Gesellschaft eindeutig ein zweites Differenzierungssystem dar, das vom Geld völlig unabhängig ist. Und es funktioniert auf mindestens ebenso erbarmungslose Weise. Michel Wilbeck. Ich habe hier ein bisschen wenig Publikum, was meinst du? Auch die Wirkungen dieser beiden Systeme sind genau gleichartig. Wie der Wirtschaftsliberalismus und aus analogen Gründen erzeugt der sexuelle Liberalismus Phänomene absoluter Pauperisierung. Manche haben täglich Geschlechtsverkehr, andere 5 oder 6 Mal in ihrem Leben. Oder überhaupt nie. Ladies and Gentlemen, ja, liebe Mitbürger. Wir sind zu leise. Ja, es wäre geil, wenn ich irgendwie ein Mikrofon hätte, aber wenn es so leise ist, dann spreche ich auch gerne ein bisschen lauter. Also heute ist irgendwie so ein geiler, fantastischer Tag und ich habe jetzt einfach mal Bock, mich mal hinzustellen und eine kleine Rede zu halten, ja, ein paar Sekunden lang. Vielleicht zu dem Thema, habt ihr ein Thema irgendwie? Okay, nehmen wir mal, vielleicht das Leben ist geil, okay? Das Leben ist geil. Ich frage mich, ob dein Leben geil ist und ich frage mich, ob es geiler sein wird, nachdem du deine kleine Ansprache gehalten hast. Das Wetter ist einfach nur fantastisch und ihr solltet das genießen. Jetzt die letzten Tage hat es ja ein bisschen geregnet und jetzt kommt endlich wieder die Sonne raus und ich freue mich irgendwie total hier zu sein. Und ich finde es super geil und du hast eine total schöne, super geile Sonnenbrille. Und ja, vielleicht esse ich nachher noch ein leckeres Erdbeereis. Und ja, vielen Dank, Dankeschön. Ich bin verblüfft, durch welche brennenden Reifen dich das sexuelle Marktgesetz springen lässt. In einem völlig liberalen Wirtschaftssystem häufen einige wenige beträchtliche Reichtümer an. Andere verkommen in der Arbeitslosigkeit und im Elend. In einem völlig liberalen Sexualsystem haben einige ein abwechslungsreiches und erregendes Sexualleben. Andere sind auf Masturbation und Einsamkeit beschränkt. Ich frage mich, ob irgendjemand Pickup-Artist sein musste vor der sexuellen Revolution. Der Wirtschaftsliberalismus ist die erweiterte Kampfzone. Das heißt, er gilt für alle Altersstufen und Gesellschaftsklassen. Ebenso bedeutet der sexuelle Liberalismus die Ausweitung der Kampfzone. Ihre Ausdehnung auf alle Altersstufen und Gesellschaftsklassen. Es ist halt ein bisschen so Vermarktungsstrategie. Für Sex an sich erstmal. Hin und her sich sozusagen wie Ware zu benehmen und so wie Ware miteinander umzugehen. Ich sage mir, dass Pickup-Seminare uns fit machen sollen für den neuen Kampf in der ausgeweiteten Zone. Ich sage mir, dass es nur konsequent ist. Ich bin der Himmel, ich bin der Vogel, ich bin die... Phase 5, Close. Das ist der Close, sprich Abschluss. Und ein Abschluss ist nicht okay, ciao, sondern ein Abschluss ist immer eine Überleitung zum nächsten Kontakt. Zum Beispiel der Number Close oder E-Mail Close, Facebook Close. KC, Kiss Close, FC, Final Close, auch Fuck Close genannt. Ich möchte eine entspanntere Gesellschaft, Freiheit. Sklaverei wurde abgeschafft. Aber es gibt den Begriff der emotionalen und der sozialen Sklaverei. Ja, die meisten Menschen tun eben nicht das, was sie wollen, sondern das, was sie glauben, tun zu müssen oder bestimmten Anforderungen der Gesellschaft zu entsprechen. Freiheit ist, glaube ich, das, was wir jetzt dringender denn je brauchen. Freiheit von Ängsten, Freiheit von Komplexen, Freiheit von unnützen Programmierungen. Ich bin ein Fahrrad. Ich bin ein Versicherungsvertrag. Ich bin ein Zaubertrick. Für mich ist es eher ein Hilfsmittel, um an mir selber arbeiten zu können. Auf fremde Leute zu gehen. Das war damals das größte Problem. Dass die Leute einen negativ bewerten. Ich frage mich, ob du nicht der eigentliche Held dieser Geschichte bist. Vielleicht bist du ganz an der falschen Stelle. Vielleicht wirst du niemals ein Casanova sein. Aber meinen Respekt hast du dir verdient. Heute denke ich darüber, wenn sich jemand mit mir auseinandersetzt und mich wirklich näher kennenlernt, wenn mir denn jemand sagt, okay, das und das und das und das, dann kann ich das annehmen. Aber wenn mir jemand Fremdes entgegenkommt und mir sagt, okay, so und so sieht das aus, dann sage ich erstmal, halt, du weißt doch gar nichts über mich. EA. Ending Anxiety. Die Angst davor, eine Beziehung selbstbewusst und sauber zu beenden, den entscheidenden Schritt zu machen von Angesicht zu Angesicht. Stichwort, verlasse sie besser, als du sie vorgefunden hast. Als wäre eine Frau eine Toilette. Ich überlegte, welche Art von Verzauberung mich zwang, mich stets wieder in eine Frau zu verlieben, die mir neu erschien und doch nur das gleiche Verlangen einflößte wie die letzte, die ich geliebt und zu lieben aufgehört hatte, weil das Verlangen erloschen war. Aber war die Frau, die mir neu erschien, das im Wesentlichen wirklich? Keineswegs, denn es war immer das gleiche Theaterstück, nur der Titel war neu. Doch wenn ich ihre Gunst errang, wurde mir dann klar, dass es die gleiche war, die ich schon so viele andere Male genossen hatte? Beklagte ich mich? Fand ich mich betrogen? Keineswegs. Ich erinnere mich daran, wie Casanova in Fellinis Film am Ende mit einer mechanischen Puppe tanzt. Und frage mich, ob ich zu dieser Puppe werden muss, um euch zu verstehen. Ich bin eine Pflanze. Ich bin eine Taube. Ich bin ein massiver Stahlgullideckel. Warum kann eine solche Nacht nicht länger währen? Doch nun ist es vorbei und ich wünsche sie nie mehr zu sehen. Wenn ein Mädchen alles hingegeben hat, so ist sie schwach, so hat sie alles verloren. Denn Unschuld ist beim Mann ein negatives Moment. Beim Weibe ist es ihres Wesens Gehalt. Jetzt ist aller Widerstand unmöglich. Und nur solange der da ist, ist es schön zu lieben. Sobald er aufgehört hat, ist es Schwäche und Gewohnheit. Ich bin ein grüner Punktcontainer. Lebe wohl, mein Engel. Ich habe dich mit Vergnügen genommen. Ich verlasse dich ohne Bedauern. Das ist der Lauf der Welt. Dagegen bin ich machtlos. Dagegen bin ich machtlos. Ich bin ein Parkplatz. Ich bin eine Knospe. Ich bin eine Knospe. Die Pickup Artists mit Verführungskünstlern auf Jagd von Christoph Spittler. Mit Texten von Ovid, Giacomo Casanova, Michel Welbeck, Sören Kierkegaard, Chaudalot de la Clos, Thomas Mann, Jean Baudrillard und Neil Strauss. Es sprachen Anna-Ratte Polle, Barnaby Metschurat, Frank Arnold und Ilka Teichmüller. Ton Bernd Friebel. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2011.